So ändern sich die Tage und die Zeiten. Vor 8 Wochen war Gutenberg noch das Thema der Nation. Mittlerweile ist AKW in Japan geplatzt. Jetzt haben sie den Bin Laden erwischt. Gutenberg scheint out zu sein. Trotzdem, nachdem es euch interessiert, nach wie vor, auch jenseits der Aufregung, die da vor etlichen Wochen noch die ganze Nation erfasst hat, will ich den Gutenberg-Fall mal zum Ausgangspunkt nehmen, ja, für Diskussion, für Fragen, für Einblicke in Merkwürdigkeiten des Geistesbetriebs. Jetzt heißt es hier, uns in der Bürgerlichen Universität. Ja gut, da hätte man den Vortrag lieber an der Universität vielleicht gemacht. Vielleicht hätte man dann auch Universitätsleute als Publikum bekommen, die sich vielleicht dann auch aufstellen und sagen, nein, bei uns gibt es keine Unsitten, sondern bloß Sitten. Ich weiß nicht, wer von euch fertig studiert hat oder jemals überhaupt studiert hat oder schon so lange zurück ist, dass er die modernen Sitten und Unsitten gar nicht mehr kennt. Ausgangspunkt soll der Fall Gutenberg sein. Worüber hat man sich da aufgeregt? Was hat die Öffentlichkeit, da meine ich jetzt die Medien, daran interessiert? Was hat dann die Regierung interessiert, deren Teil ja Gutenberg war? Und schließlich sind eigentlich dann, nachdem alles so ziemlich darauf hinausgelaufen ist, jawohl, er hat plagiiert, auch noch die Doktoranden der Nation und die Doktorandinnen wild geworden und haben einen offenen Brief sich getraut zu schreiben an die Kanzlerin, um sie zu beschimpfen dafür und ihr vorzuwerfen, was fällt ihr ein, was fällt ihnen ein, den Plagiatsfall so herunterzuspielen. Ist eigentlich in der Besprechung des Falls Gutenberg jemals irgendwie klar geworden, worüber der Mann eigentlich geschrieben hat? Ja gut, vielleicht den Titel hat man gehört, der ist manchmal erwähnt worden. Verfassung und Verfassungsvertrag. Konstitutionelle Entwicklungen in den USA und der Europäischen Union. Aber hat man mal erfahren, was der eigentlich da geschrieben hat? Ja? Inwieweit man die Grundlagen des Föderalismus, so wie es in Amiland sich entwickelt hat seit 1776, inwieweit man das für einen europäischen Staatenbund übertragen können könnte oder so ähnlich. Mhm. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ungefähr in der Richtung muss es gehen. War das öffentlicher Inhalt? Ist darüber gestritten worden? Hat er damit recht? Was hat er eigentlich da behauptet? Oder hat es nicht schon gewissermaßen eines privaten Interesses von Ihnen bedurft, um dem hinterher zu spüren, um rauszukriegen, worum ging es dabei eigentlich? Hat sich denn jemand aufgeregt, was für ein Mist hat der Mann geschrieben? Was für horrenden Unsinn oder was für stotzende Fehler stehen da drin? Aber dazu hätte man sich ja mal mit dem Inhalt befassen müssen. Also ich habe mir, glaube ich, diese Rezension von dem Bremer Rechtsprofessor durchgelesen zu dem Buch. Mhm. Ja, ja. Bist du oder sie jedenfalls der Unikat? Wer hat es schon? Vor allem, wer hat es von den vielen, die sich aufgeregt haben? Thema war ja auch gar nicht seine Thesen. Oder vielleicht die abgeschriebenen Thesen. Thema war was ganz anderes, nämlich, dass er abgeschrieben hat. Und dass er versucht hat zu verbergen, dass er abgeschrieben hat. Was wirft das für Licht auf die Verfassung des Geistes in deutschen Universitäten oder auch in der deutschen Öffentlichkeit? Das Motto oder Logo, oder wie sagt man da heutzutage dazu, des Verlags, in der die Dissertation erschienen ist, heißt Vincit Veritas, zu Deutsch, die Wahrheit sieht. Aber hat sich jemand um die Wahrheit dieses Buches überhaupt gekümmert? Hat jemand ihm vorgeworfen, was für einen Unsinn hast du abgeschrieben? Was für fürchterliche Fehler? Ich kann mich nicht erinnern, dass das Thema in vielen Talkshows war, die ich mal angetan habe zur Vorbereitung dieses Themas. Kaum fing jemand an oder fing jemand an, gelegentlich mal über die Sache zu reden, ist Langeweile ausgebrochen. Beim Publikum und am Podium. Hat niemand interessiert. Ist natürlich klar, wer auf Plagiatsuche ist, wer nachspürt, wo fehlen Anführungszeichen und Schlusszeichen, wo fehlen Fußnoten mit Quellenangaben, der muss sich nicht kümmern um, was steht denn da. Ich habe den Titel ursprünglich anders angelegt, nämlich, wenn die Frage ist, was stammt von Gutenberg, was stammt von anderen, und Gutenberg hat sich geschmückt mit fremden Federn, also mit Wissensbruchstücken, die andere geschrieben haben. Da frage ich mich eigentlich, was ist denn eigentlich am Wissen privat? Kann man es eigentlich wirklich sagen, das Wissen über beispielsweise, wie ist die Verfassung der USA, wie ist im Kontrast dazu die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland oder die künftige Verfassung einer Europäischen Union, was gibt es da für Konzeptionen, was für einen Zweck hat die Verfassung, welche Machtkonstellationen fügt sie irgendwie zusammen, welche Machtgegensätze gibt es da, die in der Verfassung irgendwie austariert werden. Wenn so jemand was rausbringt, einen Artikel schreibt oder ein Buch oder eben auch eine Diss, dann gibt er es der Welt bekannt, was er rausgebracht hat, und schon ist sein Wissen nicht mehr seines, sondern das Wissen eines jeden, der dieses Buch entweder gelesen hat oder die Zusammenfassung oder den Artikel. Auch wenn ich jetzt was erzähle über Gutenberg, was berichte über und analysiere über diese Plagiatsaffäre, dann behaupte ich und beanspruche ich damit, ja, sowas wie Aufklärung zu betreiben, Erklärung zu machen. Und kaum sind sie in meinen Mund entschlüpft und in die Ohren anderer eingedrungen und dort verarbeitet im Gehirn, sind sie schon nicht mehr mein Wissen, sondern wird das Wissen geprüft von den Hörern. Wenn sie das Gefühl haben oder die Einsicht haben, stimmt, dann wird es zu ihrem Wissen. Und selbst wenn sie es kritisieren, weil sie es für falsch halten, ist das falsche Wissen für ein kurzes Moment, eben bei der Frage, stimmt das? Bei der Analyse, hat er da recht? Für ein kurzes Moment das Wissen dessen geworden, der kritisieren will. Hat mich quasi enteignet, jeder, der zuhört. Merkt man, das passt gar nicht. Eigentum. Wissen kann man gar nicht stehlen. Ein Fahrrad kann man stehlen. Ein Auto. Na klar, wer ein Auto einem anderen wegnimmt, der nimmt ihm genau den Gebrauchsverwirk, den er braucht, wenn er fahren will. Das ist sowohl monopolisierbar von dem, dem es gehört, als auch wegnehmbar durch den, der es ihm wegnimmt. Aber Wissen. Wissen ist per se etwas, was nicht monopolisierbar ist. Wir werden nachher noch darauf kommen. Doch, es gibt sowas. Es gibt sowas Nachgestelltes, wie wenn Wissen monopolisierbar wäre. Patent fällt vielleicht jemand ein. Da erfindet jemand was. Und eine Verfahrensweise, wie man was produziert. Und dann meldet man ein Patent an. Aber auch da wird gar nicht das Wissen den Leuten entzogen. Denn jeder, der die Patentschrift liest, hat das Wissen damit drauf. Es wird bloß die Verwendung des Wissens, die Anwendung des Wissens in der Produktion monopolisiert, unter Vorbehalt gestellt. Wenn es da so sehr darauf ankommt, beim Wissen in Büchern, in der Wissenschaft, um mein Wissen oder fremdes Wissen, lohnt sich doch mal die Überlegung, was treiben die eigentlich? Dass die Frage, wem gehört das Wissen, wer hat es erfunden, wer hat es entwickelt, so wichtig wird, dass zum Schluss sogar ein Minister drüber stolpert. Das Plakat trägt meinen Namen und auch meinen akademischen Titel. Ich habe es also hinter mir. Die Prozedur, die nötig ist, um sich die beiden Buchstaben und den Punkt dazu rechtsgültig vor Namen zu setzen. Doktor. Kommt von Lateinisch Doctus, gelehrt. Und der Doktor ist derjenige, der berufsmäßig quasi gelehrt ist. Ein Gelehrter. Was muss der eigentlich machen? Ich kann es ja mal kurz erzählen, aus meiner Erfahrung. Vielleicht gibt es andere Doktoren oder zumindest Examens, also Leute, die Examen hinter sich haben und wissen, ja, so ähnlich, was Ähnliches haben sie auch erlebt. Ich war Student der Soziologie und hatte die Gelegenheit, während meines Studiums, also vor meinem Examen, teilzunehmen an wissenschaftlichen, empirischen, soziologischen Forschungen. Ich kann auch ungefähr den Bereich sagen, weil ich will daran zeigen, was das Merkwürdige dieser Wissenschaft ist, der ich mich darunter ziehen musste. Es war die Erforschung, was denken eigentlich Arbeiter und Angestellte in der Industrie, und zwar Westdeutschlands, und da auch nicht ganz Westdeutschlands, sondern genau genommen noch nicht mal zweier Städte, sondern von zwei Fabriken, eine in Nürnberg, die andere in Mannheim, vom selben Konzern, nämlich von einem Konzern, Daimler-Benz in Mannheim und MAN in Nürnberg. Das Gemeinsame dieser beiden Fabriken war, beide stellen jedenfalls zum Teil LKW her. Und der Auftrag von der Deutschen Forschungsgemeinschaft war, den mein Professor an Land gezogen hat, ich war ja bloß der Student, die Hilfskraft, die Fragestellung war, gesellschaftliches und politisches Bewusstsein von Arbeitern und dann im Vergleich dazu von Angestellten. Das bloß, damit ich jetzt ungefähr zeigen kann, was dann da gelaufen ist. Ich habe mich beteiligt an der Forschung, erst bloß als Interviewer, dann bekam ich das Angebot, schreib doch einen Teil des Forschungsberichts, dann kannst du gleich Examen drüber machen und vielleicht sogar promovieren. Prima Gelegenheit, also mitgemacht. Jetzt erzähle ich nicht von der Forschung. Das wäre ein spezieller Fall. Ich habe das schon mal gemacht, nämlich wenn ich darstellen will, was ist Soziologie? Was treibt die empirische Soziologie? Was ist deren Metier? Das will ich jetzt aber nicht machen. Ich will ja Plagiatsaffäre besprechen. Aber daran ist es wichtig, zu zeigen, was war mein Auftrag, wie alles fertig war, also die Arbeiter waren befragt, ausgewertet, die Angestellten waren befragt, alles ausgewertet. Jetzt musste ein Bericht geschrieben werden und der Bericht war dann Teil meiner Dissertation oder Vorstufe dazu. Da war das Buch auch schon erschienen und da sollte eine Dissertation noch draus werden. Ich schrieb auf den Teil, den ich analysiert habe, was habe ich mir gedacht über das Bewusstsein der Leute, was habe ich rausgebracht, beim Bewusstsein der Leute, die ich befragt habe oder andere befragt haben, ich dann ausgewertet habe. Und da habe ich sowas geschrieben über, was ist eigentlich der Status eines Arbeiters in den 80er Jahren Westdeutschlands, was ist der Status eines Angestellten, ein bisschen über Ökonomie, also über die ökonomische Situation, wesentliche Industrie, ein bisschen über die rechtliche Stellung, der Unterschied zwischen beiden und so weiter und so fort. Und da habe ich ein paar Überlegungen gemacht, mit was haben sie denn eigentlich zu tun, die Leute, die wir befragt haben? Was ist ihre Realität? Denn wir haben sie ja befragt, gesellschaftliches und politisches Bewusstsein von Arbeitern. Was denken sie über die Gesellschaft und die Politik und vor allem über ihre Stellung in Gesellschaft und Politik? Und er war bei diesen Untersuchungen, wie gesagt, alles war jetzt fertig. Jetzt sollte ich die Untersuchung durfte ich so einfach übernehmen als Teil, empirischen Teil meiner Arbeit. Habe also meine ganzen Überlegungen aufgeschrieben, habe es dem Professor präsentiert, so habe ich es wirklich gemacht. Ich habe gedacht, ich wusste schon, dass das so nicht geht. Vielleicht will ich es bloß mal zeigen. Habe es dem Professor gezeigt und er sagt, waren dann noch so 100 Seiten Theorie und 300 Seiten Empirie. Und sagte, blätter sich die Theorie durch und fragt mich als erstes nicht. Stimmt denn das? Oder ich habe es gelesen, das sind ja horrende schiefe Überlegungen. Oder prima, wunderbar, da habe ich was gelernt. Der hat geblättert, beim Überreichen hat er es noch gar nicht richtig gelesen. Nochmal geblättert, denken wir, was ist jetzt los? Und sagt er, das ist keine Dissertation. Warum? Sag ich, aber das, die theoretische Ausarbeitung des Projekts, was ich selber beantragt habe, der Teil, den ich übernommen habe, was fehlt nun? Sagt er, Fußnoten. Fußnoten! Wo haben Sie es eigentlich her, was da steht? Naja, so aus den Diskussionen im Projekt. Ich habe Marx damals gelesen, also das Kapital, viel auch aus dem Kapital, das habe ich sogar vermerkt in der Literaturliste. Aber ich habe nicht geschrieben, was hat Theodor Geiger und die ganzen Alten der Popitz und so, wie die Namen geheißen haben, der Soziologie, was haben die rausgebracht? Fuhrmann, wie sie alle geheißen haben. Also ich habe mich begnügt, unsere Vorüberlegungen, theoretischen Überlegungen zur Untersuchung, das Material und dann die Schlüsse daraus aufzuschreiben. Dann kommt der Haupteinwand, da fehlen die Fußnoten. Das war schon so gefragt wie Plagiatsverdacht. Abgeschrieben wohl. Nichts abgeschrieben, gibt es nicht. Das gab es so nicht. Das sind Überlegungen, die damals in einer politischen Gruppe, bei der ich beteiligt war, die wir uns da auch intern gemacht haben, die noch nicht publiziert waren, eine Vorstufe vom heutigen Gegenstandpunkt. Vieles ist mittlerweile davon publiziert. Können wir jetzt auch als Fußnoten in der Arbeit reinschreiben? Damals noch nicht. Es waren unsere Überlegungen. Ich Teil dieses Kollektivs und es war uns wurscht, wer welchen Beitrag zur Erkenntnis gebracht hat. Und uns ging es darum, zu erklären, wie funktioniert Kapitalismus, die politische Ökonomie, wie funktioniert die Konkurrenz im Kapitalismus, was sind da die Notwendigkeiten, was sind da die Fehler, die Menschen machen, wenn sie der Konkurrenz unterwerfen und so weiter und so fort. Wir haben auch bei Marx nachgelesen und erfahren, dass der behauptet hat, die Leute haben ein falsches Bewusstsein von dem, was sie tun. Also war auch die Frage, war ja mein Metier hier in der Soziologie, falsches Bewusstsein. Das war meine Triebkraft, also sagen wir mal, Triebkraft war, brauchte Examen. Jetzt habe ich den Standpunkt gehabt, naja, wenn ich mich sowieso damit befasse, da passt es ja wunderbar dazu. Wir befassen uns mit, von Marx herkommend, falschem Bewusstsein. Schauen wir doch mal, was die Leute heutzutage an falschem Bewusstsein haben. Das war mein Interesse. Erklären, wie denken Arbeiter über ihre Existenz oder ihre Gesellschaft, in der sie leben, die Fabrik, in der sie ausgebeutet werden, was denken sie darüber, treffen sie die Sache, treffen sie ihre Lage oder täuschen sich da? Das war meine Frage. Und den Professor hat es überhaupt nicht interessiert. Dann hat er gesagt, die Frage ist falsch. Noch hat er gesagt, die Frage ist richtig. Schon gleich nicht hat er sich darum gekümmert, sind die Ergebnisse, die rausgekommen sind, die Erklärungen, falsch oder richtig. Ihm hat gefehlt die Literatur, die Vorgänger, die vor 30, vor 40 Jahren wissenschaftlich das Bewusstsein der Arbeiter und Angestellten oder anderer Klassen und Schichten befragt und ausgewertet haben. Er wollte wissen, warum ich darüber nichts geschrieben habe. Und ich gesagt, weil es unerheblich war für die Konstruktion unserer Fragebögen. Sie waren dabei. Der war dabei. Wir haben das alles gar nicht gar nicht weiter nachgegangen. Wir haben die mal kurz überlesen, die alten Ergebnisse, und festgestellt, andere Verhältnisse brauchen wir nicht, nützt uns nichts. Sagt der Zimmer, aber für die Literation müssen Sie das machen. Da war gerade jemand mit dir, ja? Meine Frage war nur, eine Dissertation zieht ja meistens darauf ab, dass es auch irgendwo veröffentlicht wird oder irgendwelchen Leuten zugänglich ist. Und wenn man, oder meine Überlegung war, wenn man Literaturbeweis anbringt, wenn man bestimmte Begriffserklärungen benutzt, die man vielleicht auch noch von anderen übernimmt und trotzdem seine eigenen Überlegungen mit reinbringt, wäre es für andere nicht dann einfach anschaulicher? Das setzt voraus, dass die Wissenschaftler, die diese Begriffe irgendwo mal ersonnen haben, anschaulich genug schreiben. Ich habe da eher den Eindruck, dass die Begriffe, die man da übernimmt, so unanschaulich und so abstrakt sind, dass man sie lieber nicht übernimmt. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Aber wie gesagt, das ist wurscht. Glaub, da kommen wir noch gleich drauf. Es geht jetzt zum ersten Mal bloß darum, ich wollte mir selber was erklären, den Mitarbeitern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, was erklären. Ich wollte dann auch, ein Buch ist ja draus geworden, ich wollte auch den Lesern was erklären. Hat damals der gewerkschaftliche Verlag rausgebracht, Europäische Verlagsanstalt hat der damals noch geheißen, von der IG Metall und von DGB. Die hat es interessiert zu verlegen. Den wollte ich was erklären. Und für die war gerade das eigentlich Wissenschaftliche, was ich jetzt berichtet habe, was dem Professor gefehlt hat, die waren froh, dass das nicht drin ist. Die haben befürchtet, wir bringen da ein Buch mit einem riesigen Apparat, wo das halbe Buch daraus besteht, zu berichten, was 1911 bis 1975 rausgefunden worden ist über das Arbeiterbewusstsein, und dann kommt da ein schmaler Anhang, was Neues, wie halt Dissertationen so laufen. Ich will damit zeigen, Dissertationen haben offenbar einen anderen Zweck, der Fortschritt der Wissenschaft in der Universität, das Eindringen vom als Lehrling, wer ich ja war, in die Wissenschaft, der Versuch einzusteigen und dann auch Wissenschaft als Beruf zu ergreifen, der hat offenbar eine ganz andere Anlage als die Leuten was zu erklären. Sich was zu erklären, Leuten was zu erklären. Man ist verpflichtet, den Gang der Wissenschaft aufzuarbeiten, wogegen ich übrigens nichts habe, das zu machen. Ich würde mal sagen, das ist eine schlichte Voraussetzung. Es könnte ja sein, dass die Vorgänger manches rausgekriegt haben, was verwertbar ist. Man will ja auch nicht unbedingt die Menschheit langweilen damit, das Rad nochmal erfunden zu haben, was andere schon dreimal hinter sich gebracht haben. Man will ja wenigstens den Leuten was erzählen oder was erklären, was sie noch nicht wissen, und nicht den siebten Aufguss eines Buchs oder mehrere Bücher, die es schon gibt. Dafür ist die Revue der vergangenen, also zumindest für sich selber, die Rezeption der vergangenen Erklärungen natürlich wichtig. Um sich zu vergewissern, habe ich was Neues rausgebracht für mich selber, aber vielleicht vorher, um mich zu vergewissern, haben die mir was zu lernen, was gewissen mal die Bücher, bringen die mir was bei, lerne ich da was draus? Stimmt das? Oder muss ich feststellen, da sind Fehler drin, und könnte ich die Gelegenheit ergreifen, die Fehler richtig zu stellen? Was Neues also zu erklären und Irrtümer zu bereinigen. Ich stelle mich jetzt in meiner Darstellung dümmer, als es natürlich gelaufen ist. Ich habe es aber trotzdem probiert. Ich habe dem Professor einen Gefallen gemacht und habe viele Bücher gelesen, noch zusätzlich, nochmal nachgelesen, exzerpiert, zitiert, in Fußnoten gebracht, dazu was geschrieben. Ist dann doppelt so dick geworden natürlich, der ganze Teil. Für Normalleser ungenießbar. Die EVA, die Gewerkschaftsverlag, hätte die Fassung nicht mehr gedruckt. Die musste ich in einem Wissenschaftsverlag veröffentlichen, wo es dann verschimmelt oder vermodert in irgendwelchen Universitätsbibliotheken, und ich froh sein muss, dass wenn irgendeiner mir das abkauft, um mir die Kosten zu reduzieren. Ich muss nämlich da alles drucken. Gut, nehmen wir wieder zum Hauptthema zurück. Ich habe Vorgänger mit großen Namen in der Soziologie zitiert, also berichtet, was haben die geschrieben, und habe nachgewiesen, dass sie Fehler gemacht haben. Auch ein Genosse von mir, der auch beim Gegenstand mitarbeitet, Peter Decker, vielleicht war der auch schon mal hier, dem ist es ähnlich gegangen, der war in der Philosophie, hat er dissertiert, Dissertation gemacht, promoviert. Der hat den großen Adorno zum Beispiel kritisiert. Und dessen Professor, der hat ja nicht den Vorteil gehabt von mir, eine riesen empirische Arbeit zu machen, die für sich dann schon mal durchgegangen ist. Die Soziologen sind halt alles alte empirische Fliegenbeinzähler. Er hatte einen Philosophen vor sich und hat den Adorno kritisiert und musste sich von seinem Professor sagen lassen, da steht einem Menschen, der promoviert, nicht an. So einen großen Mann ohne jede Voraussetzung einfach zu zensieren. Im Kleinen ist mir genauso passiert. Mein Professor hat gesagt, Sie können doch unmöglich den Popitz Barth, eine berühmte Studie aus den 50er Jahren, oder noch anderen, darunter auch wieder Adorno, das Institut für Sozialforschung, an dem Adorno in den 30er Jahren über autoritäres Bewusstsein, also Vorformen des faschistischen Bewusstseins geforscht hat. Da habe ich aufgeschrieben, was mir davon einleuchtet, was nicht. Und dann sagt er, das kann man so nicht machen, Sie müssen das würdigen. Sag, was heißt würdigen? Die Würdigung ist bei mir ergeben, ist falsch. Ich sagte, ich stelle mich jetzt in der Darstellung dümmer, als ich damals gemacht habe. Ich wollte die Promotion durchkriegen. Hätte ich mich auf den Standpunkt gestellt, ich schreibe einfach das, was ich denke, und ich sage, wenn der große Mann sowieso einen Fehler gemacht hat, dann schreibe ich den Brühwagen hin. Dann wäre die Sache aufgelaufen, genauso wie es dem Peter Decker passiert ist. Der musste nämlich dann die Uni wechseln. Der Professor hat ihm die Arbeit nicht mehr abgenommen. Er musste einen anderen Professor suchen und dort die Arbeit in abgeschwächter Form, also in etwas kommunikabler Form, wissenschaftskommunikabler Form einreichen. Und jetzt will ich mal darüber reden, über die wissenschaftskommunikable Kapabilität. Was muss man da tun, damit es durchgeht? War klar, hat jemand? Ich meine, die Frage wäre letztendlich, bei den beiden Herren Professoren wäre es wahrscheinlich gewesen, okay, haben Sie bei, der eine ist der Philosoph, bei Adorno selber irgendwie studiert? Oder fühlte er sich bloß irgendwie gut, weil Adorno plötzlich angefangen hat, gut zu finden, aus irgendwelchen Gründen? Und beim Soziologen wäre es natürlich dann die Frage, ob er irgendwie die klassische oder die Anfänge der deutschen Soziologie klasse findet und die Amis dann halt irgendwie nicht, wenn die sozusagen über General Motors oder so irgendwelche Studien machen, die wahrscheinlich für sie total gepasst hätten. Oder wollte er die unbedingt drin haben? Oder, also, ich meine, es ist ja dann vor allem abhängig davon, genauso wie bei einem Lehrling, was der Meister dann irgendwie will, beziehungsweise wie glatt er irgendwie eine feindliche Feinde haben will oder ein Metallteil. Das könnte man ja als Analogie da durchaus für den Betrieb da ja auch anwenden, oder? Wie würden Sie das sehen? Trennen wir mal die Analogie weg. Ab. Es sind drei Punkte. Erstens Adorno. Hm? Der Professor war kein Fan von Adorno. Okay. Aber Adorno ist ein großer Mann. Er hat ein großes Renommee. Und jetzt frage ich mal was, warum eigentlich eine Dissertation, in einer Dissertation über irgendein philosophisches Thema oder eine soziologische Arbeit über ein soziologisches Thema beginnt, mit so alten Leuten wie Hegel oder Kant oder noch älteren bei der Philosophie mit Aristoteles. Wenn man das nachliest, was der sich so zusammengedacht hat über Mensch und Natur, es ist drollig, es haut nicht hin. Die hatten damals noch kein Wissen über Natur. Die haben sich das irgendwie abgeleitet von Urprinzipien her. Kein Mensch wird heutzutage, wenn er Naturwissenschaft betreibt, die Naturwissenschaft von Aristoteles oder die Naturphilosophie von Hegel als Grundlage zum Einstieg in die Naturwissenschaft machen. Er würde es mehr vom Standpunkt des echten Naturwissenschaftlers, des Physikers, des Chemikers, er würde es mehr in der Fußnote bringen, vielleicht als, ja, sowas gab es auch mal, aber in der Philosophie, auch in der Soziologie, gehört es dazu, dass man den Großen des Fachs, also bei der Philosophie angefangen mit Aristoteles und Platon, über die Scholastik und den deutschen Idealismus bis zur Gegenwart, indem er den Großen der Philosophie Reverenz erweist, indem er sie zitiert. Erstens mal zeigt man damit, zitiert. Erstens mal, ich habe es gelesen. Jetzt kann man sagen, ja, warum nicht? Wer Philosophie über Philosophie referieren will, sollte vielleicht wissen, was der Wissensstand der Philosophie ist, repräsentiert in ihren Figuren, in der Vergangenheit. Das wird aber gar nicht verlangt. Man soll Aristoteles nicht kritisieren, man soll Hegel nicht kritisieren, man soll Adorno nicht kritisieren, man soll ihn referieren. Reverenz, habe ich gerade gesagt, mit V, ist was anderes wie Referenz. Also referieren heißt berichten. Was hat er geschrieben? Reverenz kommt dabei raus, wenn das Referat nicht enden soll oder darf in der Behauptung, mein Gott, was hat der Mann für einen Unsinn geschrieben? Was hat er für Fehler gemacht? Wo ist der stecken geblieben? Was hat er sich eingebildet über Gott und die Welt? Schon über Gott erfunden und dann auch noch falsche Sachen über ihn geschrieben, über den Menschen philosophiert. Das ist nicht befassenswert für jemand, der wissen will, was menschliche Existenz ausmacht oder was die Seele des Menschen ausmacht oder das Bestreben des Menschen, sich ein höheres Wesen zu erschaffen, sind diese Philosophien unnütz. Das kann man machen. Gerade weil sie so einen hohen Namen haben, kann man auch mal sagen, könnt ihr euch sparen, die Lektüre. Nein. Man hat es zu referieren als Vorstufe, als möglicherweise auch etwas beigetragen zum großen Wissensschatz der Philosophie. Und deswegen wird aus Referenz, also man referiert etwas, Reverenz, Beachtung, Hochachtung, Hut ab, was die Großen des Geistes, der Philosophie in dem Fall, geleistet haben. Ich habe es jetzt die Philosophie genommen, weil die so lang, schon 2.000, 3.000 Jahre hinter sich hat. Die Soziologie ist viel jünger. Die geht so im 19. Jahrhundert erst richtig los. Da gibt es halt auch dann entsprechend noch nicht so altehrwürdige Heilige. Aber auch da gibt es die großen Männer, die man zu referieren hat und nicht zu kritisieren, sondern im Referat darzustellen hat, aha, ich kenne mich aus, ich bin auf der Höhe meines Fachs, ich kenne die Tiefe meines Fachs, die historische Tiefe meines Fachs. Ich bin also jemand, der sich auskennt. Auskennt aber jetzt nicht in den Fehlern meiner Vorgänger, der sich auskennt und sich dann in seiner neuen Arbeit, da wo in der Dissertation meistens das Hintere, das Neue, das meistens eher kleinere Teil der Dissertation, der neue Standpunkt, der neue Gesichtspunkt auftaucht, es wird zum Sachverhalt oder zum Gegenstandsbereich nicht behauptet, jetzt habe ich es rausgekriegt, sondern ich habe einen neuen Aspekt oder eine neue Methode entdeckt, mit der man dieses, was alle anderen auch schon betrachtet haben, etwas anders anschauen kann. Aspekt. Heißt auf Deutsch Anblick. In Gesellschaftswissenschaften hat man nicht den Begriff der Sache darzustellen. Da verpönt. Da hat keiner darf behaupten, ich bin entweder schon ein Stück weit oder gar am Ende meines Prozesses der Erkenntnis. Ich weiß es jetzt. Das gilt in der Wissenschaft als Hybris, als Hochmut. Als Anmaßung. Die Wissenschaft sagt, wir sind pluralistisch. Pluralistisch kommt von Plures, mehrere. Wir sind welche, die behaupten, über den Gegenstand, was er ist, kriegt man nie was raus. Das ist das, wird vorgetragen, wie wenn es eine Erkenntnis wäre. Ein unmittelbarer Widerspruch. Wir wissen, sagt Sokrates, wird er jedenfalls zitiert, hat er selbst nichts geschrieben, Sokrates soll gesagt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Entweder stimmt der hintere Teil des Satzes, ich weiß nichts, dann kann ich den vorderen Teil nicht sagen, ich weiß. Oder ich sage, stimmt der vordere Teil, ich weiß, dann kann er mir nicht fortsetzen mit, dass ich nichts weiß. Der Satz ist ein unmittelbarer Widerspruch. Und der Widerspruch bei Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ein Widerspruch zwischen des Pluralismus, da wo er sich rechtfertigt, warum es gar nicht anders geht, als plurale Wissenschaften zu machen. Keiner darf behaupten, er hätte die Sache erkannt. Jeder hat vielmehr bescheiden zu sein und darf bestenfalls behaupten, er hätte zudem, und jetzt kommt schon wieder ein Widerspruch, zum Beispiel zum Arbeiterbewusstsein oder zum Bewusstsein, einen neuen Aspekt hinzugefügt oder ihn unter einem neuen Aspekt betrachtet. Achtung, schon wieder ein Fehler. Genau ein ähnlicher Fehler von der Art, wie ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn ich sage, ich bringe einen Aspekt des Bewusstseins, einen neuen Aspekt des Bewusstseins in die Wissenschaftsgeschichte, in die wissenschaftliche Gemeinde hinein. Da sage ich, Aspekt des Bewusstseins. Wenn ich den Satz sage oder aufschreibe, behaupte ich, ich weiß, was Bewusstsein ist. Und das stelle ich dabei. Ich weiß, ich kann es abgrenzen von anderen Gegenständen. Arbeit zum Beispiel. Aber ich darf nicht sagen, was Bewusstsein ist. Ich darf immer bloß einen Moment davon behaupten. Ein Aspekt eben. Jetzt kommen wir mal zu meiner Wissenschaft bei der Soziologie, diesen Bewusstseinsforschung. Mich hat interessiert, was denken die Leute, in dem Fall die Arbeiter und Angestellten, über sich, also über ihre Arbeit, nicht über sich als Person, das war nicht mein Thema, über die Arbeitswelt, in der sie stecken, über die Gesellschaft, über die Politik. Der Auftrag war aber, untersuche das Bewusstsein von Leuten, M1-Arbeitern und Daimler-Benz-Arbeitern in Mannheim und in Nürnberg, und fangen gar nicht erst an zu erklären, was stimmt daran, in ihren Urteilen über die Gesellschaft oder die Politik oder ihre Arbeit, was stimmt nicht oder welche Mischungen von stimmt und stimmt nicht, drücken sie aus. Sondern das, was wir da erfahren haben, was wir mit Tonbändern aufgenommen dann haben transkribieren lassen, das sollten wir beziehen auf die Art der Produktion, LKW, die Betriebsgeschichte, die Kämpfe der Betriebe, wie viele Streiks war dort, der Nürnberger Betrieb war eher lahm, der Mannheimer Betrieb, der baden-württembergische Betrieb war eher kämpferisch. Wir sollten es beziehen auf die Region Mittelfranken, Nürnberg, Rhein-Main-Gebiet, Mannheim, also ferneres Rhein-Main-Gebiet, Neckar bis Frankfurt, dieses Gebiet. Wir sollten es beziehen auf Gesichtspunkte, unter denen dann nicht erklärt wird, was denken die Leute, sondern inwieweit spiegelt ihr Denken wider die Existenz, in der sie leben, in Mannheim oder in Nürnberg, bei MAN oder bei Daimler-Benz, in der damals relativ mehr florierenden Region Rhein-Main-Neckar, im Unterschied zur etwas absteigenden Region Nürnberg. Was der Auftrag war, wir sollen nicht herausfinden, was denken die Leute, was täuschen sich da, sollen sie nicht ernst nehmen als denkende Subjekte, die vielleicht sich auch ihre Welt zurechtlegen und wie sich die Welt zurechtlegt, ist auch kritisierbar drin, wenn er schief liegt drin. Wir sollen sie nicht ernst nehmen als solche Subjekte, sondern wir sollten das Bewusstsein, was sie haben, was sie äußern, wie eine Eigenschaft, wie etwas Festes hinnehmen und dann einfach beziehen und sagen, ach, und es kommt nicht von Ihnen, nicht Sie haben sich was zurechtgelegt, nicht Sie haben sich getäuscht oder haben Recht in den Urteilen, sondern Sie sind quasi Abziehbilder von dem MAN Nürnberg Mittelfranken und die anderen von Daimler-Benz Rhein-Main-Neckar. Die Menschen als Spiegel, als Widerspiegelung, Mag ja sein. Aber dann haben wir festgestellt, gleich, oder ich habe festgestellt, in meiner Dissertation auch aufgeschrieben, es ist ein Widerspruch zu behaupten, jemand bei MAN in Nürnberg, der dort arbeitet, als Angestellter, als Arbeiter, ist ein Spiegel seiner Existenz. Und dann stelle ich fest, bei MAN in Nürnberg und bei Daimler in Mannheim finde ich ähnliche Gedanken, und zwar nicht alle in Mannheim und alle in Nürnberg, sondern ähnliche Gedanken, vier oder fünf verschiedene Typen, wenn man mal so sagen will, Arten oder typische Fehler, die sind in beiden Betrieben zu Hause. Die sind gar nicht Spiegel ihrer betrieblichen Existenz, sondern die haben Fehler gemacht und die sind manchmal ähnlich, aber sie sind nicht. Das sind manche Fehler von Daimler und Nürnberger Arbeitern ähnlicher als Gedanken von Nürnbergern untereinander oder Mannheimern untereinander. Mit anderen Worten, es ist quasi gegen die Fragestellung, hat sich das als selbstständig erwiesen, Bewusstsein ist doch, die Leute denken. Machen sich was zurecht, vielleicht Fehler, aber sie machen sich was zurecht, wie sie die Welt sehen und wie sich die Welt erklären. Und es wird behauptet, als ob sie quasi wie eine fotografische Platte eine Widerspiegelung seien ihrer Realität. Das habe ich versucht aufzuschreiben. Ich musste es dann in meiner endfassenden Dissertation wieder stark abschwächen, damit sie durchgegangen ist. Habe sie dann auch noch einem Kollegen im Institut erzählt, woraufhin der gesagt hat, du bist in der Soziologie auf dem falschen Dampfer. Ich sage, den Eindruck habe ich auch. Jawohl, Soziologen interessieren sich nicht für die Erklärung von den Gedanken der Leute, wenn sie mal das Bewusstsein erforschen. Sie interessieren sich, weil die Leute Abziehbilder ihrer sozialen Situation sind. Damit aber, war meine Kritik, verfehlen sie ihren Gegenstand. In dem Fall, der Gegenstand sind denkende Menschen. Sie verfälschen das Denken der Leute, weil sie es nicht ernst nehmen als richtig und falsch Urteile über ihre Welt, sondern indem sie es beziehen auf Umstände und behaupten, da kommen sie her. Und sie dann noch den Widerspruch leisten, dass von selben Umständen, von selben Lebenslagen sehr unterschiedliche Widerspiegelungen zustande kommen. Und dann fangen sie im nächsten Schritt an und sagen, wo kommen die Unterschiede her? Und so geht es dahin. Also wozu brauche ich die Fußnoten? Wozu brauche ich die Geschichte des Faches? Um abzugrasen, unter welchen Aspekten, in dem Fall Bewusstsein, ist denn Bewusstsein schon erforscht worden? Welcher Aspekt ist denn eigentlich noch frei? Und welche Aspekte sind alle schon besetzt? Jetzt kann ich anders sagen. Welche fehlerhaften Betrachtungsweisen des Gegenstands sind denn alle schon durchgemacht? Und wo habe ich noch eine Chance, einen neuen Fehler zu machen? Um es mal so direkt auszudrücken. Ja, den mache ich, publiziere ihn und wenn er einschlägt in der Fachwelt, ist es der erste Schritt zum Aufstieg in der Wissenschaft, zur Professur oder zu sonst was. Wozu brauchst du da die Literatur, wozu brauchst du da die Revue der Vergangenheit? Demonstration der Belesenheit hatte ich. Demonstration, ich kenne die anerkannten Größen des Fachs, ich bin also up to date. Das sind doch bloße Voraussetzungen der Wissenschaft. Die werden hier zu wesentlichen Elementen der Wissenschaftlichkeit hochgejubelt. Was ist, wenn ich Gedanken anderer übernehme, ohne sie zu zitieren? Der nächste Punkt, das war der Ausgangspunkt. Was habe ich dann eigentlich falsch gemacht? Der Sache nach können bloß zwei Möglichkeiten entstehen. Entweder ich habe einen Fehler übernommen, da bin ich ein Esel, weil ich nicht durchschaut habe. Oder ich habe was Richtiges übernommen, da habe ich richtige Gedanken eingesehen, eingebaut in meine Argumentation und fortgeführt oder vermischt und so weiter und so fort. Und da ist ein neues Buch rausgekommen. Der Beweis oder der Hinweis, der Gedanke stand von dem, wozu dient der eigentlich? Wozu ist eigentlich dieses, was gar nicht als Eigentum geht, Denken, Wissen. Warum ist das wichtig? Das kommt nicht aus der Wissenschaft. Das kommt nicht aus der Absicht, Welt zu erklären oder gesellschaftliche Verhältnisse zu erklären. Das kommt von wo ganz anders her. Das kommt daher, es kommt darauf an, als wenn man Wissenschaftler werden will, in der Konkurrenz der Wissenschaftler voranzukommen. Nicht von der Wissenschaft her kommt die Frage, stammt das von dir oder stammt das vom anderen? Von der Verstandung der Wissenschaft wäre es völlig gleichgültig. Es kommt von der Organisation der Wissenschaft als Konkurrenz, dass es wichtig wird, das, was mir eingefallen ist, soll auch, obwohl es gar nicht mehr meins ist, wenn es mal unter die Welt gekommen, auf die Welt gekommen ist, soll immer wieder mir zugerechnet werden. Umgekehrt, das, was ich von anderen übernehme, damit zeige ich, ich respektiere, das ist das Wissen von dem. Und ihr wisst ja vielleicht, wie heutzutage Wissenschaftler bewertet werden, die Fußnotenabteilung, wie oft wird jemand zitiert. Dieses Formelle, wie oft wird jemand zitiert, ist gewissermaßen der oberflächlichste, auch lächerlichste, sachlich gesehen lächerlichste. Aber in der Wissenschaft und in der Selbstbewertung der Wissenschaft, Fremdbewertung der Wissenschaft, das Wichtigste. Wie oft ist mein geistiges Eigentum von anderen als solches anerkannt worden? Nicht richtig oder falsch befunden worden, sondern vorgekommen in Fußnoten. Wissenschaft als Konkurrenz bringt es hervor, dass es wichtig wird, wer hat wann was geschrieben. Mal hier kurze Zäsur zur Überlegung. Ich will noch auf Folgendes zu sprechen kommen. Jetzt habe ich es gemacht am Beispiel der Geisteswissenschaft, an einer etwas stilisierten Wiedergabe meiner eigenen Situation als damals Promovent. Ich will aber auf einen zweiten Punkt kommen, wo das Eigentum der Wissenschaft oder das Eigentum am Wissen viel härter noch ist, das ist die Naturwissenschaft und Technik. Also, ich bin ausgegangen von Gutenberg, kein Mensch hat sich groß darum gekümmert, erstens, was er überhaupt geschrieben hat, zweitens, ob es stimmt oder nicht stimmt. Kein Wunder, interessiert hat sich nur das, hat er selber gedacht oder abgeschrieben. Stammt das Wissen von ihm oder von anderen? Wie gesagt, vom Standpunkt der Wissenschaft, herzlich egal, da kommt drauf an, ob es stimmt. Vom Standpunkt der Karriere, vom Standpunkt der Auszeichnung, du bist der Doktor und du nicht, du bist durchgefallen, von dem Standpunkt aus schon. Vom Standpunkt einer Wissenschaft, der es nicht darauf ankommt, dass alle möglichst schlau werden, sondern in der Konkurrenz von den Sechsjährigen, die mal in der Schule anfangen, zum Schluss ein paar, ganz wenige Oberschlaumeier bis zum Professor bringen und andere weniger Schlaue zu Anwendern und wieder weniger Schlaue bloß zur Arbeit, zur praktischen Arbeit oder zur produktiven Arbeit in der Fabrik. Und dieser Unterschied zwischen den Leuten, die den Sechsjährigen und Zehnjährigen noch gar nicht anzusehen ist, die wird hergestellt. Die wird befördert, die wird vertieft durch die Konkurrenz in der Ausbildung oder in der Bildung, in der Schule. Die wird verstärkt in der Ausbildung und der Bildung in der Universität. Und die wird verstärkt und vertieft dann in der Konkurrenz der Wissenschaftler, der berufsmäßigen Wissenschaftler. Und dazu gehört es eben, Zurechenbarkeit, etwas als persönliches Eigentum aufschreiben, was in Wahrheit gar kein persönliches Eigentum ist. Wie gesagt, niemand nimmt mir etwas weg, wenn ein Argument, was er heute zum ersten Mal von mir gehört haben sollte, weiter erzählt, Er hat mir das Argument nicht geklaut, er hat es verstanden und sagt es jemand anderen weiter. Wo warst du heute in der Veranstaltung? Als Folgendes erklärt worden: Ich bin kein Stück ärmer geworden. Im Unterschied zu dem, wenn du mir mein Fahrrad geklaut hättest, ja, dann wäre ich um mein Fahrrad ärmer geworden. Aber das Wissenspartikel, was da weitergegeben wird, das hat mich nicht ärmer gemacht, aber den Hörer und denjenigen, der es dann vom Hörer erzählt bekommt, den reicher gemacht, nämlich an Wissen. Wissen ist nicht teilbar, sondern mitteilbar und ist damit Resultat von einer Sorte Arbeit, die gar nicht im Unterschied zu anderer Arbeit monopolisierbar ist. Kaum ist das Wissen auf der Welt, kaum ist es publiziert, kaum gelesen, kaum gehört, ist es schon allgemein gut. Nicht so in der bürgerlichen Welt. Und vor allem in dem Teil der bürgerlichen Welt, wo Wissen angewendet wird in der Produktion, nämlich beim Patent. Das wäre dann der nächste Punkt. Also in der Geisteswissenschaft habe ich ja jetzt versucht zu erklären, ist natürlich vielleicht etwas arg kurz, aber haben wir jetzt mal den Punkt Eigenwissenschaft als Eigentum. In der Geisteswissenschaft kommt es weniger darauf an, ob die Sachen stimmen. Im Gegenteil, da ist es verboten zu behaupten, es stimmt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist da die oberste Maxime. Aber trotzdem zu forschen und die Welt zu bereichern mit lauter neuen Deutungen. Man kann das Bewusstsein so erklären oder so. Man kann den Menschen als Philosoph so oder so betrachten. Man kann die Literatur, die Ergebnisse der hohen Literatur oder auch der Trivialliteratur so oder so interpretieren. Alles erlaubt. Aber eins darf man nicht, zu behaupten, ich weiß, das ist eine kapitalistische Gesellschaft, da heißt Ausbeutung. Ausbeutung heißt, die einen haben was davon, die anderen sind diejenigen, die ausgebeutet werden. Sowas gehört sich geändert. Das ist verboten. Nicht verboten vom Staat, also politisch meine ich es, das verbietet sich die Wissenschaft selber. Der Staat verbietet dann, wenn jemand es praktisch machen will. Sagt du, ich will die Ausbeutung abschaffen, dazu muss man die Eigentümer der Produktionsmittel enteignen. Na, das gibt das zu tun mit der Staatsgewalt und natürlich mit denen, die Eigentümer sind. Davon rede ich jetzt gar nicht, ich rede von der Wissenschaft. In der Wissenschaft zu behaupten, diese Gesellschaft ist eine Ausbeutergesellschaft, die wird nicht bestritten in dem Sinn, stimmt gar nicht. Da wird man bestritten als, das darfst du so nicht behaupten, das kann bloß ein Aspekt vielleicht sein. Unter gewissen Aspekten findet Ausbeutung statt, ja. Zum Beispiel, wenn Polen jetzt seit dem 1. Mai oder Tschechen die freie Grenze, die freie EU-Grenze nutzen und sich hier zum Hungerlohn verdingen. Geringer als bisher in Deutschland bezahlt worden ist, dann kann man sagen, hier findet Ausbeutung statt, nämlich des polnischen Arbeiters und des deutschen Arbeiters, der dann auch so schlecht bezahlt wird. Aber unter einem anderen Gesichtspunkt muss man sagen, ist man immerhin Arbeitsplätze geschaffen. Und wenn man es verbieten würde, die Löhne zu senken, würden wahrscheinlich weniger Arbeitsplätze geschaffen. Und schon hat man eine wunderbare Diskussion, ihr kennt sie vielleicht, wenn er im Fernsehen Talks über solche Themen aufmacht oder in der Zeitung, dann gibt es eine muntere Diskussion von lauter pluralistisch argumentierten Wissenschaftlern, wo jeder seinen Aspekt beisteuert und zum Schluss geht man auseinander und sagt, na gut, für den heutigen Abend konnten wir uns nicht einigen und wahrscheinlich werden wir uns nie einigen, weil, genau betrachtet, so ganz richtig kann man so etwas Komplexes wie die Gesellschaft gar nicht erkennen. Letztlich ist sie unerkennbar. Und das wissen wir ganz genau, dass sie unerkennbar ist. Das haben wir erkannt. Das ist die Abteilung Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft. Da geht es so zu. Es gibt aber eine zweite Sorte Wissenschaft, nämlich Naturwissenschaft. Und bei der ist die Behauptung, ich weiß nicht, ob die Statik, die ich berechnet habe, stimmt oder nicht stimmt. Probiert es halt mal, fahrt mal drüber mit dem Auto, werdet ihr schon sehen. Das ist da verboten. Den Standpunkt, ich weiß, dass ich nichts weiß, darf der Ingenieur nicht praktizieren, nicht mal behaupten. Der Physiker, der ein Atomphysiker zum Beispiel, der ein Atomkraftwerk konstruieren soll, Der muss wenigstens so weit Bescheid wissen über die Natur der Kerne und ihrer Spaltung, dass er weiß, da ist ein Restrisiko drin. Das Restrisiko trifft dann und dann und dann unter folgenden Umständen zu und dann passiert Folgendes und Folgendes und dafür brauchen wir folgende Vorkehrungen und irgendwo gibt es den Punkt, da gibt es keine Vorkehrungen mehr, dann geht das Ding durch. Das ist alles sicheres Wissen. Dann brauchst du schon die Politik, die sagt, das ist uns scheißegal, dass das eine Sache durchgehen kann, bis dahin wird es genutzt. Weil es ja so selten ist, du Physiker sagst dir selber, das ist nur ein Restrisiko, da vertrauen wir deinem Wissen. Dem Philosophen glauben Sie kein Wort. Sagen Sie, das ist deine Meinung. Dem Soziologen sagen Sie, aha, das ist bezahlt von dem und dem Auftraggeber. Aber das Wissen der Physik, das wird benutzt, um solche Dinge aufzustellen, die ja meistens auch halten, mal die Dauerstrahlung abgesehen, von der will ich mal reden, wird ja näher demnächst hier auch eine Veranstaltung sein. Ich will jetzt bloß als Beispiel nennen für: Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist in der Physik eine Sünde oder in der Chemie oder in anderen Naturwissenschaften. Da kommt es auf Wissen an. Aber auch da gilt zunächst mal, wenn man ein Naturgesetz oder sonstige auch Verfahrensweisen der Technik mal einmal rausgekriegt hat, da ist im Prinzip das nicht mehr das Eigentum dessen, der es rausgekriegt hat. Also wenn man rausgekriegt hat, wie zum Beispiel der Galilei in der Renaissance, die Fallgesetze, die er da am Schiedenturm von Pisa ausprobiert hat, und dann auch seine Schlüsse daraus gezogen hat, die Gesetzmäßigkeiten rausgekriegt hat, oder dann später dann Juden und so weiter. Oder Einstein, die Relativitätstheorie. Das, was sie da rausgekriegt haben, einmal publiziert, ist es Gemeinwissen aller diejenigen, die sich damit befassen. Natürlich nicht, kann man das nicht so schnell lesen und so schnell verstehen, wie manches einfachere. Aber jeder, der sich da reinkniet, kann das wissen, kann das nachlesen und damit ist es Allgemeingut. Das ist nicht, ja, man sagt Einsteinsche Relativitätsgesetz, aber das ist quasi bloß die Erinnerung, ach, das ist das vom Albert Einstein, im Unterschied zu anderen. Oder Darwins Evolutionsgesetz und so weiter. Da wird bloß der Erfinder genannt, nicht um groß den Hut vor ihm zu ziehen, sondern um zu sagen, abkürzungsweise, Darwin im Unterschied zu Lamarck. Das war sein Gegner damals, der behauptet hat, so nicht. Da haben sie gestritten und heute wissen wir, Darwin hat gegenüber Lamarck recht. Und das ist auch gut so, weil man will ja auf Basis von den Einsichten des Darwin praktische Anwendungen machen, genauso auch von Fallgesetzen und von anderen Gesetzmäßigkeiten, die irgendwelche Physiker, Chemiker und sonstige Leute rausgekriegt haben. Das muss stimmen. Auch da gibt es die Frage des Plagiats natürlich. Wen der Konkurrenz? Wer kriegt die Professur? Wer macht den Aufstieg und wer bleibt zurück? Da wird das Gesetz, was einer mal als erster publiziert hat, wird verknüpft mit seinem Namen. Und damit ist jeder, der das Gesetz in seine Dissertation nochmal reinschreibt, entlarvt als Abschreiber. Aber nicht Abschreiber von was Verkehrten, sondern bloß wegen der Konkurrenz, der kriegt die Professur nicht, wenn er bloß das abschreibt. Der muss auf sich was Neues einfallen lassen. Aber es stimmt immerhin, was er da abgeschrieben hat. Im Unterschied zu den Soziologen. Im Unterschied zu den Philosophen. Warum ist es der bürgerlichen Gesellschaft so wichtig, korrekte Einsichten in die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten zu haben? Das war nicht in allen Gesellschaften so. Der Papst, der jetzt vor kurzem da seinen Vorgänger selig gesprochen hat, der hatte Vorgänger, die haben verboten, die Gesetzmäßigkeiten zwischen den Gestirnen zu erforschen und zu publizieren. Die haben den Galilei gezwungen zu widerrufen. Die haben einen anderen verbrannt. Die haben den Kopernikus, Luther, auch die Protestanten waren natürlich nicht viel besser, der Luther hat zu Kopernikus gesagt, er soll mal die Welt in Ordnung lassen, wie sie war. Er hat ihn zwar nicht verbrennen lassen, hat ihn auch nicht exkommuniziert, Ich weiß nicht, ob er überhaupt evangelisch war. Aber die kirchlichen Leute, die hatten immer was dagegen in früheren Zeiten, dass die Natur erklärt wird und damit, ja warum? Damit die Hochachtung vor dem Schöpfer, von dem sie gehabt haben, der ist der eigentliche Urheber, die wird natürlich immer kleiner. Je mehr klar wird, ist es gar kein Wunder, dass die Welt so funktioniert, sondern es sind Gesetzmäßigkeiten. Und es ist keine Art Demiurg, also ein genialer, ewig lebender Handwerker wie Gott, der es konstruiert hat, sondern es ist eine Evolution und so weiter. Ja, da findet natürlich mancher, fällt da ab vom Glauben an diesen Gott. Und das, was übrig bleibt, ist so eine Restgröße, dass man sich denkt, naja, das kann man auch noch gar streichen. Da ist klar, die Kirche wollte sowas nicht haben, die wollte keine Erklärung der Natur haben, weil ihr Gottesglauben damit in Gefahr war. Die Behauptung, sie hätten einen Gott und von dem wissen bloß sie und jeder muss das hören, auf das hören, was der Pfarrer am Sonntag in der Kirche predigt und der Papst aus Rom verkündet. Wer es nicht glaubt, ist verloren. Also soll er gehorsam sein, etc. pp. Der moderne Kapitalismus kann damit nichts anfangen. Weil mit dem Glauben an Gott kann man keine Brücken konstruieren. Mit dem Glauben an Gott kann man keine Raketen hochschießen auf den Mond. Mit dem Glauben an Gott kann man auch keine Chemikalien so mixen, dass neue Stoffe entstehen. Und so weiter. Aber zugleich ist der Kapitalismus, oder gibt es den Kapitalismus, bloß ein Interesse an den richtigen Gesetzen, sie anzuwenden in Produktionen, von Leuten, die Geld übrig haben, um es zu vermehren. Und dafür tun sie dem Wissen etwas an, was gar nicht zu ihm passt. Das Verfahren, wie man einen Motor zur Explosion bringt, ohne dass er explodiert, den ein gewisser Otto und Diesel und so weiter erfunden haben, das wurde im Kapitalismus oder wird im Kapitalismus immer noch patentiert. Das Geheimnis kann man nicht für sich behalten. Das muss ja sogar publiziert werden, die in der Patentschrift. Das Wissen wird allgemein bekannt. Aber die Anwendung des Wissens kann man zum Eigentum machen. Wissen als Eigentum ist das Patent. Jeder, der dieses Wissen auf die Weise anwendet, wie der Patentinhaber, meistens sind es halt keine großen und kleinen Erfinder mehr, sondern riesige Firmen, in deren Auftrag die Erfinder als Angestellte das erfinden. Wer also dieses Verfahren anwendet, muss für die Zeit, und es legt der Staat fest, wie lange die Zeit ist, für die Zeit, wo das Patent gilt, Lizenzen bezahlen. Das kommt wieder nicht aus dem Wissen. Das kommt auch nicht aus der Bequemlichkeit des menschlichen Lebens, sondern das kommt einfach nur ganz anders her. Unternehmer, die Geld investieren, Aktiengesellschaften, die Geld einsammeln, um zu investieren. Die lassen Forscher und Techniker Verfahren entwickeln, damit erstens neue Produkte entstehen, die sie exklusiv verkaufen wollen, nicht gleich ein anderer. Zweitens eine Produktion einrichten, die immer rentabler, immer profitabler, immer produktiver, heißt es, werden soll, wo also immer bessere Verfahren, immer effektivere Verfahren der Produktion angewendet werden. Auch hier will man Sicherheit haben, dass nicht der Konkurrent es einfach übernehmen kann, das Verfahren, sondern Sperre ist, Patent, und wenn er es haben will, muss er mehr bezahlen. Dann kann ich mir überlegen, will ich allein mein Wissen anwenden oder erlaube ich dem chinesischen oder dem sonstigen, dem amerikanischen Unternehmer sowieso, in seinem Markt das anzuwenden, aber dafür muss er mir aus jedem, bei jeder Anwendung was bezahlen, eben Lizenz. Ausbeutung der menschlichen Arbeit setzt voraus, dass die Methoden der Ausbeutung Eigentum werden. Dass das Wissen, was nötig ist, um was herzustellen und wie es herzustellen ist und wie es effektiver herzustellen wird, ist, dass das verwendet werden kann, als ob es abteilbar wäre wie ein Stück Fahrrad, ein Stück Auto, ein Stück Wohnung, Haus. Exklusiv. Vom Standpunkt des menschlichen, der menschlichen Bequemlichkeit, vom Standpunkt mehr Freizeit, vom Standpunkt weniger arbeiten, bequemer arbeiten, wäre es eigentlich genau umgekehrt. Da würde man sich doch als Arbeiter sehr dafür interessieren, habt ihr denn Verfahren, wie die Arbeit leichter wird, wie es schneller vorwärts geht, wie man die Arbeitszeit verkürzen, die Freizeit verlängern kann? Nee. Im Kapitalismus wird dieses Wissen, dieses naturwissenschaftlich-technische Wissen, monopolisiert in Form von Eigentum, in Form von angewendeten Patenten, um den Leuten die Arbeit möglichst schwer zu machen. Naja, das ist schief ausgedrückt, nicht möglichst schwer. Um die Arbeit möglichst ergiebig zu machen für denjenigen, der dieses Patent hat. Das heißt aber andererseits, die Leute mit möglichst wenig Lohn möglichst lang arbeiten zu lassen. Patente, was also dem Wissen etwas antut, was gar nicht zu ihm passt, nämlich Privateigentum zu werden, verweisen auf eine Gesellschaft, die Wissen verwendet, um nur für einen Zweck, um Geld, was jemand besitzt und nicht zum Konsum braucht, sondern vermehren will, um dieses Geld effektiv zu vermehren. Daher sind auch die naturwissenschaftlichen Fakultäten und die technischen Fakultäten keine freien Städten, freien Forschertums. Deswegen frisst sich in diese Institute hinein der Standpunkt, es soll privat aneigenbares Wissen sein. Entweder in der Konkurrenz der Standorte, dass Staaten, die dann so ein Wissen vorfinanzieren, weil die einzelnen Kapitalisten noch am Anfang noch gar nicht wissen, ob das überhaupt brauchbar ist, deswegen braucht es dann Grundlagenforschung, der Staat vorfinanziert, aber das will er dann als amerikanischer Staat für amerikanische Firmen, als deutscher Staat für deutsche Firmen und so weiter vorfinanzieren. Und wenn das Wissen dann so weit vorfinanziert ist durch den Staat, dass es praktisch anwendbar ist, dann sollen die anwendbaren Wissensverfahren und Wissenspartikel geschützt sein vom Zugriff anderer. Geschützt sein zum Beispiel vom Zugriff der Chinesen. Man kennt ja, die Chinesen sind, heißt es dann immer, hätten eine andere Mentalität. Naja, das stimmt nicht ganz, die sind jetzt auch kapitalistisch. Aber es heißt, hat geheißen, die Chinesen, im alten China wäre es so gewesen, unter von Konfuzius her, wenn jemand das Verfahren eines Meisters nachmacht, dann ist das keine Enteignung eines Patents, sondern ist das eine Hochachtung für den Meister. Man gibt ihm damit zu erkennen, dein Verfahren finde ich so gut, dass ich es übernehme. Merkt man, das ist aus einer Zeit, da war noch nicht Kapitalismus zu Hause in China, das war noch nicht einmal Sozialismus, das war Mittelalter. Altertum. Da war so ein Denken, hat dazu gepasst, wo solches Verfahren ja gar nicht bestimmt war zur Bereicherung. Aber seit die Chinesen kapitalistisch sind oder zum Kapitalismus übergegangen sind, trotz ihrer kommunistischen Partei und Volksrepublik und so weiter und Sozialismus sagen sie auch noch dazu, seither versuchen sie den Entwicklungsvorsprung der westlichen kapitalistischen Staaten dadurch zu überbrücken, indem sie Patente einfach nicht anerkennen. Oder behaupten, sie könnten zwar ihr Volk ganz schön beaufsichtigen, wenn sie was verkehrt denken, aber beim Anwenden von amerikanischen oder deutschen oder französischen Patenten leider nicht. Kennt ihr ja, ne? Also gibt es natürlich sofort Streit und Zank zwischen den Nationen. Ihr habt unsere Patente zu respektieren und damit reflektiert sich eben, Wissen ist Mittel der privaten Bereicherung. Mittel der Vermehrung von Privateigentum. So, das wäre jetzt der zweite Punkt. Wissen, also geistiges Eigentum und andere Unsicht in der bürgerlichen Gesellschaft ist Thema. Jetzt haben wir geistiges Eigentum in beiderlei Gestalt betrachtet. Einerseits in der Gestalt des ideologischen Wissens, Nichtwissens der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Andererseits Wissen, richtiges Wissen, praktisch anwendbares Wissen, aus dem Bereich der Naturwissenschaften und Technik zur privaten Bereicherung. Beide Standpunkte führen zu dem Monstrum geistiges Eigentum. Und man glaubt es ja gar nicht, dass es in der Tat sogar in juristischen Fakultäten Fachleute, Professuren gibt für genau das. Lehrstuhl für geistiges Eigentum. Was machen die? Na, die sind befasst mit dem Recht, was der Staat erlassen hat, zum Schutz dieses anwendbaren Wissens in der Industrie und Technik und zum Schutz des Urheberrechts bei den bei den Denkern der Gesellschaftswissenschaften. Urheberrecht. Ich bin der Urheber. Ich kann darüber befinden, wer dieses Wissen wie anwendet. Ja? Aber da wird es wahrscheinlich dann auch ums Urheberrecht von irgendwelchen Textdichtern und Komponisten von irgendwelchen Popmusikstücken oder so zum Beispiel gehen, was ja auch dann in die von Ihnen vorgestellten Punkte so nicht ganz richtig reinpassen, oder? Oder ja. Bedingt reinpassen. Das ist halt ein anderer Fall. Die Dichter und die Sänger und so weiter, die Romanschreiber, einerseits ist es dasselbe. Wenn man sich mal was ausgedacht hat, ein Gedicht oder ein Lied, wer sich das merken kann oder wer sich das mitschreiben kann, der hat es damit. Das ist nicht monopolisierbar. Ist auch nicht wegnehmbar. Wenn ich das Gedicht, was mir jemand vorträgt, dann aus der Erinnerung aufsagen kann, habe ich die nicht enteignet. Wenn aber die Gedichte oder die Gesänge oder die Romane und so weiter, wenn die Mittel des Privateigentums sind, haben wir genau den gleichen Tanz wie beim Wissen aus der Natur. Die Anwendung finden soll bei der privaten Bereicherung. Gedichte als Mittel des Geschäfts werden dann tatsächlich zu Privateigentum erklärt, obwohl sie es gar nicht sind. Das ist schon das Gleiche. Bloß ich habe jetzt nicht über die Abteilung reden wollen, sondern mal über Abteilung Wissenschaft, weil wir kommen ja eher von dem. Da gibt es also einen Wissenschaftler oder einen möchte gern Wissenschaftler, angehenden Wissenschaftler namens Gutenberg, schreibt eine Dissertation und da wird er hauptsächlich bekritisiert, nicht was für ein Mist hast du geschrieben, sondern du hast abgeschrieben, ohne Gänsefüßchen zu machen. Ansonsten ist die Sache mit dem Urheberrecht bei allen Produkten, bei allen immateriellen Produkten immer das Gleiche. Wäre jetzt, wenn wir uns auf den Fall Gutenberg nochmal zurückkommen, nicht ein Teil dieser Kritik an ihm, so wie ich sie verstanden habe, nicht nur sich beziehend auf das Plagieren von irgendwas, sondern auf das sozusagen Nichtverschwenden von Lebenszeit auf die Abfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit. Also sprich, Sie haben jetzt natürlich hervorgehoben, das Plagieren von Wissen wurde unter Gesichtspunkten der Konkurrenz und so weiter sozusagen markiert als böse und als sozusagen No-Go. Aber wenn man es jetzt natürlich auch von einer individuellen Sicht sieht, wenn man 4-5 Jahre in eine Dissertation investiert und dann Hans Wurst kommt und sich den Staff und dann wissenschaftliche Mitarbeiter schreiben lässt, dann ist das ungerecht. Dann hat es nicht auch viel mit Wissen zu tun, sondern einfach mit einem, sagen wir mal, einem Einsatz von Ressourcen wie zum Beispiel Lebenszeit. Und möglicherweise wäre das nochmal eine ganz andere Dimension der Kritik an Gutenberg und dem Plagieren, was man vielleicht auch thematisieren könnte. Natürlich auch gerne. Mir ist daran jetzt gerade nicht klar geworden, inwiefern das fast zu Verschwendung von Lebenszeit. Also wenn du sagst. Naja, wenn ich jetzt als Doktorand diese Petition geschrieben hätte oder habe, dann kritisiere ich natürlich am Plagiieren einer wissenschaftlichen Arbeit den Nicht-Einsatz von Lebenszeit. Also nicht nur das sozusagen sich positiv beziehen auf ein geistiges Eigentum von irgendjemand anderem, sondern halt eben auch für das Vermeiden von sozusagen Involviertheit in das Erzeugen eines eigenen wissenschaftlichen Werkes. Okay, Klammer auf, mit in Bezug auf die ganz Großen, ob das jetzt eine Referenz ist oder eine Verbeugung stattgegeben, aber sozusagen diese, wo ich persönlich wichtig finde, auch noch zu markieren, dass es neben der Verwertung halt eben auch noch diesen persönlichen Einsatz gibt. Ja, da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, es klingt ja erstmal unmittelbar danach, also wenn sich Leute beschweren, könnte man ja denken, gut, die sehen sich da jetzt benachteiligt in der Konkurrenz, in der sie halt selber stehen. Wenn andere sich darin einen unlauteren Vorteil verschaffen, beispielsweise dadurch, dass sie abschreiben, dass sie nicht kenntlich haben und so weiter, ui, dann sind sie mit ihrem Einsatz, den sie treiben, um ihre persönliche Karriere voranzubringen, relativ schlechter gestellt, weil, naja, da kommt jemand anders und kauft sich das zusammen oder klaut sich das zusammen und so weiter. Das ist ja abgehandelt worden. Die andere Abteilung, wo du sagst, das ist ja ungerecht. Oder da stört jemanden daran, was das der Gutenberg abgeschrieben hat, dass der gar nicht so viel Lebenszeit rein investiert wie sie. Jetzt merkt man auch schon, was ist das für ein komisches Kriterium? Und daran, dass es irgendwie denjenigen um die Erarbeitung von Wissen oder irgendwie sowas geht, daran kann das ja wohl nicht gemessen werden. Dafür spielt auch nur keine Rolle, ob viel oder wenig Lebenszeit dafür investiert wurde. Im Gegenteil, umso weniger, umso besser. Also sozusagen unter den Verwertungskriterien würde deiner Argumentation nach natürlich vor allem die Idee, also sprich der intellektuelle Mehrwert, höher dotiert sein als sozusagen die Selbstveränderung des Individuums Wissenschaftlers an seinem Projekt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich verstanden habe, aber ich würde dazu klar machen wollen, also die zweite Variante mit dem Ungerecht, also es klingt da so ein bisschen die Abteilung Neid. Och, jetzt hat der sich damit einen Vorteil verschafft und ich musste dafür hart arbeiten und das wird mir gar nicht so richtig anerkannt und so weiter. Okay. Ja, gut. Gilt dieser Abteilung Neid? Ja. Also die Frage ist halt, ob das dann Neid ist oder ob das einfach, ob das eine Kategorie ist oder ob es einfach eine Frage ist, dass wenn ich sozusagen nochmal Bezug nehme auf Ihre Darstellung Ihrer eigenen Arbeit, der schwer erarbeiteten Zusammenstellung von Daten und so weiter und so fort, wo auch eine gewisse Zeiteinheit X irgendwie draufgegangen ist, wie kann man das dann in den Kategorien von Neid beschreiben, oder könnte man das in Kategorien von Neid beschreiben, oder einfach nur sozusagen notwendige Arbeitsschritte innerhalb der sich selber klar werden, wie man als Wissenschaftler arbeitet? Oder, also da bin ich halt in dieser ganzen Gutenberg-Debatte darüber, mein Argument ist in unterschiedlichen Punkten natürlich auch in dieser Debatte angekommen, aber für mich selber halt noch unschlüssig, ob man lediglich als sozusagen den Neidaspekt innerhalb einer wissenschaftlichen Konkurrenz irgendwie sozusagen bringen kann, oder ob es einfach auch darum geht, dass man, wenn man in so einem Projekt sitzt, sich selber weiterbringt. Da merkt man doch schon, also wenn man es wirklich auf den Fall mal bezieht, ne, müsste einem doch auffallen, wenn man jetzt sagen würde, ich finde es blöd, dass der Gutenberg abgeschrieben hat, weil dann kommt er gar nicht in den Genuss der, so wie du gesagt hast, irgendwie Selbstveränderung, dass er dann wirklich sich zu einer Wissenschaftlerpersönlichkeit ausarbeitet oder was. Das braucht einen doch in dem Fall überhaupt nicht zu stören, weil da hat er doch das gar nicht vorgehabt, der großartig. Der ist Verteidigungsminister, ist in einem ganz anderen Metier unterwegs und da sagen, also ich finde es doof, dass du abgeschrieben hast, weil, Junge, weißt du, was du dadurch alles verpasst hast? Weißt du, was du lernen hättest können, wozu du dich aufschwingen hättest können? Das ist doch weit entfernt. Ja, gut, man kann ja auch nochmal dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Selbst wenn er das vorgehabt hätte, ist das Plagiieren ja, dieses Abschreiben von fremden Gedanken doch überhaupt nicht schlimm. Insofern, dass ein fremder Gedanke, den man hinschreibt, genauso überprüft werden muss hinsichtlich dessen, stimmt es überhaupt, was man da aufschreibt. Wenn man totalen Schrott kopiert, dann hat es doch auch nichts gebracht, ob man den Gedanken erst, ob man selbst drauf gekommen ist oder den Gedanken selbst nachvollzogen hat. Das ändert doch nichts daran, dass man den für richtig befinden muss, wenn man den aufschreibt oder wenn man den benutzt. Ja, aber das ist jetzt nicht die Debatte, die er gerade angefangen hat. Die Debatte, die der Krux an deinem Ausgangspunkt ist. Du fragst, kann man dieses die Reaktion auf das Vergehen von Gutenberg beschreiben in der Kategorie des Neids? Was heißt eigentlich Kategorie Neid? Was heißt eigentlich beschreibbar? Wollen wir uns nicht einmal die Sache so überlegen, in einer Gesellschaft, in der Wissenschaft als Beruf eingerichtet ist, aus bestimmten Gründen, die mit der Ökonomie und so weiter Herrschaft zu tun haben, da gehört es natürlich auch notwendig dazu, dass Wissen mit Wissen etwas angestellt wird, was zu ihm eigentlich gar nicht passt. Nämlich Wissen wird zum Privateigentum. Wenn Wissen zum Privateigentum wird, hat es die Konsequenzen, von denen es die Rede war. Es wird versucht vorzuenthalten, es wird bloß weitergegeben unter der Maßgabe, du musst mich zitieren, wenn du es nicht gemacht hast, kriegst du es mit Kadi zu tun, also mit Gewalt. Das heißt aber, da berufe ich mich doch auf ein eingerichtetes Gewaltverhältnis, gesellschaftliches Gewaltverhältnis, in der ich den Beruf Wissenschaftler vor mir habe. Jetzt kommt meinetwegen das Wörtchen Neid auf. Neid, passt denn das eigentlich zur Wissenschaft? Wenn man was erkennen will, da machen 5 oder 3 eine Gruppe, damit sie es mit sich ein wenig auf Ideen bringen. Vorwärts bringen. Was der eine übersieht, fällt dem anderen auf. Wo der einen Fehler macht, fällt dem zweiten auf. Moment, das halten wir dahin, das können Sie mal so machen und umgekehrt. Da gehört eigentlich vom Standpunkt der Wissenschaft nur eins dazu. Alle müssen darauf erpicht sein, zu prüfen, ob die Argumente, die in diesem Team fallen, in diesem Forscherteam fallen, ob die stimmen. Wenn da Neid aufkommt, aus der Wissenschaft kann es nicht kommen. Neid kommt nur auf aus dem, dass die Wissenschaft, die da betrieben wird, als Beruf betrieben wird. Als Konkurrenz um, wer wird von den 3 oder 5 Assistenten Professor. Da gehört einerseits das Vorenthalten von Wissen, was auch wissenschaftsfeindlich und schädlich ist. Derjenige, der was rausgekriegt hat, verrät den anderen nicht gleich. Sondern baut es erst einmal für sich allein aus. Bis er eines Tages rauskommen kann, nicht bloß mit einer Fußnote, sondern mit einer ganzen Broschüre. Ja, er hemmt den Fortschritt der Wissenschaftstruppe, weil er es jetzt für sich monopolisieren will vorher, bevor er es anderen geben will, damit es dann auch wirklich mit seinem Namen verknüpft wird und eine Sprosse in der Karriereleiter damit wieder geknüpft ist. Da merkt man, das die Kategorie in dem Fall vorenthalten, wenn man so reden will mit Kategorie. Die Kategorie Neid oder die Art neidisch zu sein, ist natürlich dann derjenige, der ins Hintertreffen geraten ist und dem anderen missgünstig ist. Auch das ist wissenschaftsschädlich, wissenschaftsfeindlich. Statt dass er den kritisiert, falls er einen Fehler entdeckt, lässt er ihn vielleicht noch ein wenig weiterlaufen in die falsche Richtung, bis es richtig ruchbar wird, auch mein Professor, dass der einen Fehler gemacht hat, dann wird er vielleicht sogar noch ein wenig in der Besprechung so auf den Tisch gebracht, dass er sich blamiert. Auch das ist wissenschaftsfeindlich, obwohl in dem Fall dann der Fehler vielleicht sogar rauskommt. Da merkt man, Wissenschaft als Beruf gebiert lauter solche Verhaltensweisen, wo ich nicht sagen würde, da wird Wissenschaft in der Kategorie des Neids beschrieben oder beschreibbar oder in der Kategorie der Ellbogengesellschaft, sondern kommt von der Not oder von der eingerichteten gesellschaftlichen Verhältnis. Ich muss mich mit der Wissenschaft ernähren. Da kommt von dem Standpunkt aus, was in die Wissenschaft rein, was die Wissenschaft zerstört, verstört. Oder zumindest stört, vielleicht nicht leicht zerstört, aber stört. Was den Fortschritt der Wissenschaft feindlich ist. Also würde ich nicht sagen, das ist ein der Wissenschaft gewissermaßen auch eine Möglichkeit, Wissenschaft zu beschreiben mit Neid. Neid kommt als Konsequenz aus einer Konkurrenz, der die Wissenschaft unterworfen ist. Insofern würde ich auch dann jetzt sagen, wie du, naja, das können wir ja eigentlich gleichgültig sein, weil man damit ja den Ausgangspunkt der Frage negiert, den du gebracht hast. Du sagst einfach, du springst einfach ein Stück raus aus dem Verhältnis Wissenschaft als Beruf und tust jetzt einmal kurz einen Moment lang so, als ob das nicht Wissenschaft als Beruf wäre und sagst dann, da kommt Neid vor. Aber du beziehst gar nicht den Neid zurück auf den Grund, warum da Neid vorkommt, sondern du sagst, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir weitergeht, du bist ja bei Neid stehen geblieben, Neid als Kategorie. Woher kommt der Neid dann überhaupt? Vielleicht kommen manche auf die Idee, ich will dir nichts unterstellen, der Mensch sei überhaupt so, dass er immer neidisch ist oder jedenfalls eine Neigung zu Neid hat. Ich bin bisher eigentlich noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich neidisch sein müsste auf Karl Theodor und die Art und Weise, wie er sozusagen seine wissenschaftliche Arbeit verfasst und zum Buch gekriegt hat. Aber zumindest wenn ich mir überlege, die Kategorie dessen, was sozusagen an Mitteleinsatz passiert ist, zumindest in diesem Fall, im Mitteleinsatz in anderen Fällen, dann wäre es halt gleich die Frage, dass sich wundern darüber, mit welchem Mitteleinsatz man zu einem bestimmten Ziel kommt, ob das dann schon Neid ist, der aus einem Konkurrenzdruck mit möglicherweise bei Karl Theodor ist es relativ offensichtlich, dass er nicht in einem bestimmten Zielmarkt Rechtsgelehrter und Juraprofessor irgendwie mit irgendjemandem konkurrieren würde. Die wollte er gar nicht werden. Deswegen ist natürlich die Kategorie Neid in der Konstellation halt eher so ein bisschen, ja, der spielt halt in einer anderen Liga. Also sprich irgendwo, keine Ahnung, in welcher Liga er spielt, aber nicht in der Kategorie Neidkonkurrenz im bürgerlichen System von Wissenschaft. Die Liga war ja bekannt, die Liga heißt Politik. Er wurde Politiker dann, ist Spross eines alten Adelsgeschlechts. Adelsgeschlechter haben bei uns, obwohl Demokratie seit etlicher Zeit herrscht, immer noch einen gewissen Nimbus. Und Karl Theodor wollte nicht einfach den Nimbus seines uralten Adelshauses um sich verbreiten. Er wollte auch noch zeigen, ich bin nicht bloß geboren als von und zu, ich habe auch was im Kopf. Aber den Doktor hat er doch erworben, obwohl er ihn gar nicht gebraucht hat für die Politik. Aber er hat ihn gebraucht für sein Ego, weil manche Adlige darunter leiden, dass sie allein deswegen, also erstens mal genießen sie es, dass sie verehrt werden. Aber zugleich, wissen Sie, ist eine Verehrung, die gar nicht Ihnen gilt, Ihnen irgendwelche Leistung von Ihnen, sondern weil Sie Teil einer tausendjährigen Adelsgeschichte sind. Das bedrückt manche Adlige, deswegen wollen sie auch noch was Persönliches leisten. Das ist da die ganze Erklärung dabei. Mehr ist es nicht. Aber in der Wissenschaft. Dass ja? Wir uns über das Konkurrenzsystem Wissenschaft gerade unterhalten haben und ja. die Gedanken sind super und auch total anregend, aber wir uns eigentlich nochmal über ein ganz anderes Konkurrenzsystem, nämlich Politik und sozusagen Fake-Doktor-Titel als sozusagen Marketinginstrument in diesem Feld unterhalten müssen und dass wir eigentlich, also sozusagen, dass diese beiden Bereiche sich halt irgendwie ziemlich vermischen bei der Ganze. Ja, aber da kommt doch wieder bloß ein ziemlich negatives Urteil über unsere Gesellschaft und die Politik zu raus. Wenn der Mensch dann darauf spekulieren kann, eher anzukommen, ja. Bei wem eigentlich? Beim Wähler. Das sind doch Leute, die wollen gewählt werden. Was ist denn eigentlich der Genuss? Warum kommen die Leute drauf zu sagen, den wähle ich, weil er einen Doktor hat? Wenn überhaupt, dann höchstens das, weil sie Macht verwechseln mit Können. Also, was die machen, die üben Macht aus. Womit sie gern prunken ist, sie verstehen es, sie können was, sie haben ein Wissen, sie haben eine Kompetenz, Macht auszuüben. Macht ist nicht einfach Polizisten umzuschicken, sondern Macht ist, da braucht es viel Grips dazu, da braucht es viel planerische Gestaltungsfähigkeit dazu, da braucht es viel Zukunftsvision dazu. Und Doktor ist doch ein kleiner Auszeichnungsstern, den ich mir anhefte. Schaut, ich bin ein Doktor, ich kenne mich aus. Ich bin nicht bloß ein Machtgeier, sondern ich bin ein Könner, ein Wissender, ein Durchblicker. Da wird Politik, die Herrschaft ist, Absicherung von Ausbeutung, Durchsetzung von Gewalt, von allen möglichen Sachen, die wird da geadelt in einem Beruf von Wissenden, in einem Stand von besonderen Leuten. Na, da habe ich sehr, sehr viel dagegen. Und zwar vor allem deswegen, weil ich was gegen die Politik habe, weil Politik unterstellt Gegensätze, die mit Gewalt austariert werden, in einer Bewegungsform gebracht werden, Gegensätze, wo Leute von was abgehalten werden, weil sie zum Beispiel als Produzenten was produzieren, was sie sich selber nie leisten können. Zum Beispiel die Pauschalarbeiter in Stuttgart und so weiter. Das sind doch, Herrschaft ist doch da Ausschluss oder Absicherung von Ausschluss. Und das will aber keiner sagen. Ich mach Karl Theodor, mach's eigentlich wie mein alter Vorfahr vor 500 Jahren. Der war damals der Ritter vom großen Gut und der hat die Fronarbeiter ausschlossen von 2/3 des produzierten Getreides. Das hat er nämlich selber genommen mit seiner Gewalt. Das will er nicht sagen, dass er der Absicherer ist der kapitalistischen Ausbeutung. Sondern er will sagen, ich bin derjenige, der die Gesellschaft gestaltet. Ich bin derjenige, der was kann, was andere nicht können. Damals der Ritter, der musste nicht viel wissen. Der musste halt dann gut fechten können gegen einen anderen Ritter, der einfällt und die Felder verwüstet. Das war eine andere Gesellschaft, aber da merkt man, das sind andere Tugenden oder andere Techniken, aber jedes Mal ist es, damals war es die Tugend des ritterlichen Kämpfers, heute ist es die Entsagung eines Menschen, der es fertiggebracht hat, 7 Jahre lang an der Doktorarbeit zu doktern, wie er sich auch dann Tränendrüsen drückend im Parlament gesagt hat, und nebenher noch junger Familienvater war und noch seinen Einstieg in die Praxis des Rechtsanwalts getrieben hat und noch an der liebenden Frau ein guter Mann war und so weiter und so fort. Ja, heute ist das die demokratische Tugend. Das würde mir da einfallen und nicht, naja, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also ich finde die Anschauungsweise, wie du es machst, die unterschlägt immer den Hauptbitz von diesen Tätigkeiten. Und fragt sich dann, ja, warum sind die neidisch, warum sind die, was war der andere Punkt vorhin? Ist die Wissenschaft nicht auch am Moment, wo man 7 Jahre lang oder 5 Jahre lang, wenn man die Promotion macht und dann die Habilitation, wo man an sich wächst? Das sind doch alles, ist noch alles Einbildungen zu was ganz, einen ganz anderen Zweck hat. Okay, und wenn man jetzt sozusagen der Argumentation, die du vorgebracht hast oder die auch wiederholt wurde, dass sozusagen die freie Verfügbarkeit von Wissen, die sozusagen generiert wird in einer kollektiven Arbeit, die nicht sozusagen Privateigentum dadurch wird, dass sie irgendwie zitiert wird und so weiter und so fort, und in diesem kollektiven Gemeinwissen, was geschaffen wird, wenn man sich da positiv darauf bezieht, daraus bedient und das dann in eigene Gedanken einfügt, beziehungsweise in eigene Argumentation einfügt, könnte dann sozusagen Karl Theodor zu Gutenberg dann ein Vertreter dieses eher kollektiven Gedankenabschöpfens sein? Kaum. So wie er von euch vertreten wird, also oder von hier dargestellt wurde, also so eine Art genau derjenige, der sich sozusagen bedient, Gedanken weiterentwickelt und sie wiederum verfügbar macht, oder müsste man da eine Grenze ziehen, weil er es veröffentlicht hat, weil Dunke Rumblot uns als Buch rausgebracht hat? Ja, das weiß ich, also die Vorstellung weiß ich schon deswegen, mit dem was tatsächlich passiert ist, weil erstens, wenn man sich mal klar macht, was denn der eigentliche Beruf von diesen Menschen ist, nämlich ja gerade sein Teil dazu beitragen, dass ein Gemeinwesen, wo gerade das Eigentum Mittel sein soll für das persönliche Fortkommen von jedem, das Prinzip ist, also um das er sich kümmert, aber auf der anderen Seite kann man ja auch nicht sagen, dass er, nachdem es dann rausgekommen ist, gegen seinen Willen, auch nicht gesagt hat, ja, mach auch nichts, weil ich halte von den Prinzipien ja auch eh nichts, sondern ich bin eher einer, der sagt, nützt doch Wissen, jetzt pfeifen wir mal auf diese ganze Privatisierung, lass uns das Nützliche daran aufgreifen und soll jeder damit was machen zum Wohl der Gesellschaft, sondern ja, er hat es ja auch eingestanden als ein Fehler und so weiter und so fort. Steht auch mit allem, was er tut, für diese Prinzipien. Also Also so wäre meine Antwort. Kann ich beide Seiten nicht erkennen an jemanden, der dann für eine Alternative zu der Privatisierung und eine Alternative zur Konkurrenz und dem ganzen Kram sich aufbauen würde. Ja, vor allem muss ich sagen, Gutenberg. Der hätte uns doch gar nicht interessiert. Uns jetzt, mich. Nur weil diese Plagiatsaffäre an ihm hochgezogen worden ist. War es einmal eine schöne Gelegenheit, Leuten, die Welt der Wissenschaft und der ganzen wissenschaftlichen Meriten, wie man sich verdient, fremd gegenüberstehen. Mal zu erklären, was wird da eigentlich gespielt. Merkt ihr, der Mann ist ein Sumpfbild, um den braucht man sich weder grämen, noch braucht man ihn bewundern, noch der verdient gar keine. Das ist eine völlig falsche Stellung zu dem. Das ist doch ein Mann, der will an die Macht, ist auch an die Macht gekommen. Und eine Feder oder eine Facette, mit der er das Volk betören wollte, ich bin der Richtige an der Macht, war, ich bin auch noch ein Doktor. Was verrät denn das über das Wissen der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir leben, wenn das dazu verwendet wird, in die Politik einzusteigen? Was verrät es zweitens, wenn rauskommt, er hat es auch noch getürkt, also so getan als ob. Das geht also offenbar. Da interessiert kein Menschen, hast du das eigentlich verstanden, was dir jemand aufgeschrieben hat oder was du abgeschrieben hast. Das wird ja gar nicht geprüft. Sondern hast du richtig zitiert. Also kann man mal was sagen, Leute, wisst ihr, wie Wissenschaftlichkeit, was die Wissenschaftlichkeit in dieser Gesellschaft ausmacht? In den Abteilungen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften gar nicht, ob stimmt, gar nicht, ob es was erklärt, gar nicht, ob die Kritik trifft oder sowas. Sondern hat er einen bestimmten Kanon von Regeln eingehalten. Zum Beispiel, da könntest du zitieren dazu. Da könntest du aufarbeiten der Literatur des Fachs dazu. Ich habe einen Zettel hier verteilt für den Fall, dass uns schnell langweilig wird mit Gutenberg und man dann doch damit einsteigen will. Das sind Zitate zum Fall Gutenberg. Die laufen darauf hinaus. Da kommt mir immer das Wort Redlichkeit vor. Zum Beispiel da unter dem Punkt 5, Zitat Nummer 5. Ohne akademische Integrität ist Wissenschaft kaum zu machen, weil Quellen und Ergebnisse nicht mehr zugeordnet werden können, weil es gänzlich unmöglich ist, tatsächlich alle Forschung zu kontrollieren. Ohne die Einhaltung dieser Regeln wird das für das Gemeinschaftswerk Wissenschaft so zentrale Vertrauen der Beteiligten untereinander sehr schnell schwinden. Jetzt haben wir gedacht, Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass, wie das Wort sagt, Wissen geschaffen wird. Es sagt der Professor Walter Dropp, der sich dort geäußert hat, zum Fall Gutenberg, wir können gar nicht, das ist Zitat davor noch, wir können ja gar nicht die Wissenschaft überprüfen, wenn uns nicht eine bestimmte Form von Wissenschaftlichkeit zelebriert wird. Wir brauchen Fußnoten. Ihre Einforderung ist keine Beckmesserei, sondern Fußnoten sind Ausweis für sorgfältige wissenschaftliche Arbeit. Warum ist die nötig? Die es dem Leser ermöglichen sollen, die aufgestellten Behauptungen selber nachzuvollziehen, zu überprüfen und die Qualität des Vorgehens, der Argumentation und der Ergebnisse zu bewerten. Dazu brauche ich Zitate, dazu brauche ich Fußnoten. Da muss man gar nicht auf den Inhalt aufpassen. Man muss sagen, wo es herkommt, das Wissenspartikel. Dann hat alles seine Ordnung. Dann ist es einordnbar in die Schulen, in die Lehrstühle, die es so gibt, die Richtungen. Da kann man es zuordnen. Da merkt man also an dem Zitat, merkt man, wie sich in der Universität Abteilung Geisteswissenschaft gestritten wird, wie die diskutieren. Die diskutieren nicht, stimmt nicht oder stimmt halb oder ein guter erster Schritt, aber da fehlen noch mindestens 10 weitere. sondern aha, du bist also ein Vertreter der kritischen Theorie. Du hast in der Mehrzahl deiner Fußnoten in der Dissertation verraten, du bist eher einer von den Empirikern. Du bist eher einer von den Adornitern. Du bist eher einer von denen, die und so weiter. Da merkt man wieder, was da der Maßstab ist der Beurteilung der Wechselseitigen. Nicht, wie gesagt, nicht, was weiß der, was hat er zu melden, was hat er uns zu lehren, meinetwegen auch, was hat er uns zu kritisieren, sondern wo gehört er hin, in welche Schublade. Das heißt doch ein Nachvollzug von Argumenten. Und dafür ist es wichtig zu erfahren, wo hat er eigentlich alles abgeschrieben. Wo häufen sich denn die Abschreiber? Wo häuft sich auch die Zustimmung zum Abgeschriebenen? Wo sieht man, da hat er es zwar abgeschrieben, aber das ist bloß so der Aufgalopp, dann wird es wieder vergessen und dann geht es da weiter. Deswegen brauchen die, wenn Professoren oder Wissenschaftler Rezensionen schreiben, was machen denn die? Genau das, was der Bremer Professor gemacht hat. Was ist denn eigentlich alles Zitat, was nicht? Das hat ihn interessiert, den Bremer Professor, mehr als offenbar, als was er geschrieben hat. Der hat ein paar Zitate eingegeben und hat festgestellt, Moment, das kommt ja aus der Neuen Zürcher Zeitung, das von der FAZ, das von der ich weiß nicht wo, das ist eigentlich mit dem Buch geschrieben, das kenne ich doch, kommt mir doch bekannt vor. Das hat ihn interessiert und auch bevor die Rezension rausgekommen ist, hat er erst einmal die Presse informiert, mit dem gesagt, übrigens, der hat abgeschrieben, der Mann. Das will ich gar nicht groß vorwerfen, dem Professor, außer dass er sich verhält, wie es offenbar im Fach üblich ist. Ich will der ganzen Wissenschaft das vorwerfen, nicht dem Professor in Bremen, auch nicht dem Gutenberg höchstpersönlich, sondern es sind Sumpfblüten und Gewohnheiten einer bürgerlichen Wissenschaft, die zu dieser Gesellschaft gehört, und an der Stelle würde ich nicht sagen, lasst es lieber sein, das will ich auch sagen, ja, lasst es lieber sein. Aber das verrät was über die Gesellschaft, die solche Leute 7.000 oder 10.000 Euro im Monat bezahlt. Wenn sie die brauchen kann, so eine Wissenschaft, das muss eine Gesellschaft sein. Das wäre mal ein Akzent. Genauso wie vorhin bei den Patenten, statt dass gefragt wird, was erleichtert den Menschen das Leben, die Arbeit, was vermehrt ihm die Freizeit, was macht ihm mehr Annehmlichkeiten. Nicht das ist die Frage beim naturwissenschaftlich-technischen Wissen, sondern was für Geschäft kann man daraus machen. Kann man keins machen, verschwindet, bleibt in den Archiven liegen, kann man eins machen, wird deswegen angewendet, aber dann gleich unter Produktivitätsbedingungen, die sich gewaschen haben. Schon wieder Anwendung von Wissen zum Nachteil der betroffenen Arbeitenden. Auch das sage ich nicht, soll man nicht machen. Ja, soll man nicht machen. Ja, doch schon. Aber das verrät doch was über die Gesellschaft, die so Wissen anwendet. Und beim Volk unten, bevor der Beifall nochmal, beim Volk, was wir vorhin gehabt haben, Gutenberg wird Doktor sein, oder Dr. Kohl, und ich weiß nicht, Politiker, wie sie alle heißen. Jetzt gibt es ja bei dieses Wiki-Dings da, Wiki-Plug, da kann man sich ja jetzt beteiligen. Ich habe das in der Vorarbeit zu diesem Referat immer mal alles angeschaut. Da gibt es also eine ganze Seite, das sind von A bis Z, ich habe es nicht durchgezählt, aber es sind unglaublich viele Namen. Da kommt Trittin vor. Von Stoiber, oder? Natürlich, die Stoiber, auch die Tochter von Stoiber kommt vor. Der Trittin kommt vor mit seiner Diplomarbeit, der hat gar keinen Doktor und so weiter. Alle Politiker, Vorstände von DAX-Unternehmen, Bischöfe, was immer, so, wer immer eine wissenschaftliche Ausbildung hat, die sind da alle aufgelistet und jetzt wird die Gemeinschaft der Wikiplug-Leute aufgefordert, schau mal, wie viel ist da plagiiert. Da kann man sich jetzt melden und kann sich, oder einfach anfangen, gibt es einen Link, den klickt man an, dann wird der Text auf den Bildschirm kommen und dann kann ich damit umgehen, mit den Suchmaschinen, um rauszufinden, wie viele Zeilen vom Text sind plagiiert. Beim Gutenberg waren es zuerst 21,7% Zeilen und haben immer mehr geforscht, zum Schluss war es 57,8% und zum Schluss waren es 79, ich glaube, oder 80. Immer mehr haben dann rausgefunden, aha, lauter Plagiat. Ja, da ist eine ganze geistige Elite der Nation künftig beschäftigt, anderen auf die, in die Arbeiten zu gucken, um nachzuweisen, nicht ist falsch, nicht ist Unsinn. Oder Propaganda wäre auch noch ein schöner Vorwurf, was gesellschaftswissenschaftlich ausgebildete Politiker alles an Propagandaschriften geschrieben haben, also an parteilichem verkehrten Wissen, sondern nicht richtig zitiert. Die Propaganda auch noch abgeschrieben. Tja, da waren geistige Ressourcen fehlgeleitet. Leute verbringen ihre Freizeit damit, jetzt künftig, und zwar Tausende, damit nachzuweisen, dass der Trittin in seiner Diplomarbeit vielleicht irgendwas zitiert hat und nicht mit Gänsefüßchen versehen. Wobei allein die Mühe, eine maschinengeschriebene Diplomarbeit einzuscannen und dann nochmal nachzuprüfen, wo was abgeschrieben ist, finde ich faszinierend. Was ist löblich? Löblich, das ist einmal zugänglich. Aber sein Glück in. Also bei Wiki Plug, also guten Plug, das ist jetzt geschlossen, da ist man, kann man nicht mehr mitmachen, das ist vorbei, die ist überfüllt, die Seite, ist auch schon ein paar Mal zusammengebrochen. Aber es gibt noch so viele andere, also wer will, ans Werk. Oder aber lieber das falsche Wissen kritisieren und vom falschen Wissen auf die falsche Gesellschaft zu schließen, die dieses Wissen offenbar wunderbar brauchen kann und gegen die vorgehen. Das wäre mein Rat. Schon ist schon gesagt worden, wir haben hier in Erfurt, gibt es ein paar Leute, die sich regelmäßig treffen, die auch dieses Kompaktheftchen rausgeben. Da gibt es schöne Artikel drin, die kann man auch zur Diskussion an, Diskussionsgrundlage nehmen. Darüber hinaus gibt es aber das, woran ich mitarbeite, ist der Gegenstandpunkt. Die Zeitschrift liegt da draußen, kommt alle Vierteljahre raus mit viel Wissen über Kapitalismus, Imperialismus, zum Beispiel die gegenwärtig neuen Kriege, über die Revolution im Nahen Osten ist im neuesten Heft drin. Das empfehle ich zum Lesen, denn dort kommt raus und es hat auch den Anspruch, wir versuchen zu erklären, warum ist das so. Und wenn ihr, der Leser, entdeckt, das leuchtet mir nicht ein, ist ein schneller Leserbrief geschrieben, die E-Mail-Adressen stehen im Heft drin. Und es wird auf jeden Fall geantwortet, manchmal im Heft öffentlich, aber auf jeden Fall als unmittelbare Antwort auf den, wenn man denkt, nein, man muss das Heft kann man auch nicht voll machen mit lauter Leserbriefen. Also manches wird auch so beantwortet. Aber es bleibt keine Kritik unbeantwortet. Und wenn mal ein Leser entdeckt, wir haben einen Fehler gemacht, der wird korrigiert. Glatt korrigiert. Gut, dann Schluss für heute. Wann ist doch ein nächstes Treffen? Ja, also ist auch in dem Heft angekündigt. Also das Erste ist, wir machen zurzeit eine kleine Diskussionsrunde zum Thema Arbeit und Reichtum im Kapitalismus. Die ist vermutlich nächste Woche wieder. Wer es genau wissen will, kann sich da auf unserer Internetseite informieren, www.blogsport.de. Und der nächste Vortrag mit Diskussionsgelegenheit zum Thema Atomkraft im nationalen Energiemix, der ist in ziemlich genau einem Monat. 7. Juni, oder? 7. 8. Juni oder sowas. 7. Juni in Erfurt. Genau. Und da wird es auch darum gehen, nicht einfach nur zu skandalisieren, uiuiui, unsere Politiker, die muten uns Atomkraftwerke zu, sondern auch mal versucht zu erklären, was sind eigentlich die Berechnungen, die dazu führen, wieso ist Atomenergie eigentlich so unverzichtbar für diese Wirtschaftsweise und so weiter. Wen das interessiert, auch wenn das Japan-Ding jetzt nun langsam auch schon wieder nicht mehr ganz so modern ist, der ist herzlich eingeladen, sich damit zu beschäftigen. In dem Heft selber sind auch zu dem Thema von heute und zu dem Atom-Thema Artikel drin. Und im neuen Heft? In der Kompakt. Achso. Und darüber hinaus auch noch ein Artikel, der beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema, nämlich genau. Notbegehung in der Schule. Genau, kompakt ist der erste Artikel, geistiges Eigentum oder der Unfug der Privatisierung von Erkenntnis. Das ist das heutige Thema. Es gibt dazu auch im Gegenstand nur noch einen anderen Artikel, den ich jetzt da als halb fertiges Manuskript vor mir hatte. Der geht über diesen Sittenkodex der Wissenschaft. Dass sie sich beklagen darüber, dass ihnen der Respekt, der ihnen gebührt, nicht gezollt wird durch die Kanzlerin, wenn sie sagt, ich habe doch keinen Promoventen, ich habe doch keinen Doktor eingestellt, sondern einen Verteidigungsminister. Da haben sich beleidigt gefühlt. Warum eigentlich? Ich würde sagen, Gott sei Dank, ich werde es nie gemacht. Verteidigungsminister für die. Überhaupt kein Verteidigungsminister hätte ich gemacht, auch für einen anderen nicht. Da müsste man mal das Amt kritisieren, die Kanzlerin kritisieren. Stattdessen wird die Kanzlerin angeplaumt, angegreint, du machst uns schlecht. Auch diese Form von Affirmation der Macht. Du dürftest uns doch als Machthaberin, aktuelle Machthaberin, nicht so schlecht machen. Wo wir doch so einen wertvollen Beitrag zu der Nation leisten, die du regierst. Der Wissenschaftsstandort.